WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zur Freitag-Nacht-Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags eine freie und offene Themenrunde. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht los heute Nacht mit dem Alfred. Und der Alfred ist 64. Ja, das ist richtig. Hallo Alfred. Freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, bin 64, von meiner Frau getrennt lebend, noch verheiratet, getrennt lebend seit 2000. Seit 2000. Und 16 Jahre. Ja, schon getrennt lebend, ja. Mhm. Zwei Söhne, der eine ist jetzt 33, der andere wird jetzt im Mai 40. Mhm. Und ich habe viel für die getan. Und auch nachdem sie ausgezogen sind, noch finanziell viel für sie getan, konnte ich mir erlauben, weil ich immer ziemlich gut verdient habe. Mhm. Sonst macht man es nicht, sonst kann man es ja nicht machen. Mhm. Und Stromrechnung bezahlt, hohe Stromrechnungen. Einmal fast 1000, einmal 500 und das und das und Auto und so weiter und so weiter. So hohe Stromrechnungen für die Söhne? Ja, wieso auch, haben die so viel Strom verbraucht? Durch einen kaputten Gefrierschrank, der immer durchlief, hat keiner gemerkt. Ne? Mhm. Und dann kommt das zusammen. Ne? Mhm. Klar, ne? Ich kontrolliere jeden Monat meinen Stromzähler, die nicht. Mhm. Und das. Dann habe ich den Jüngeren aus dem Knast geholt, weil er einen E-Bill-Betrug gemacht hat, wird ja heute auch bestraft. Ne? Mhm. 1200 Euro, damit er aus dem Knast kommt nach 3 Tagen. Ne? Ja. Rief er mich an. Hol mich hier raus. Ja, ich sag, hör mal, Mann, Junge, so eine hohe Leiter habe ich ja gar nicht. Ne? Wie soll ich die da rausholen? Ja, musst du bezahlen hier. Ne? 1200 Euro. Da hat er aber schon 3 Tage abgesessen. Wie lange hätte er sitzen müssen? Der Tagessatz war angesetzt auf 20 Euro pro Tag. Oh, das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile. Also du hast eine ganze Menge für deine Söhne Kohle locker gemacht und für die bezahlt. Allerdings, ja. Kannst du mal so über den Daumen sagen, wie viel Geld du den Jungs gegeben hast? Ha, nur ungefähr. Kann ich nur ungefähr sagen. Ja, ungefähr. Ja, das Gericht legt ja dann noch 5% Zinsen zugrunde sogar noch. Ne? Ja. Deswegen kann ich das gar nicht jetzt so genau beziffern. In dem einen Fall waren es dann vielleicht... Insgesamt ist es dann 8.000, in dem anderen Fall sind es ungefähr 14.000, 15.000 inzwischen. Ne? Ja, das klingt aber nicht so viel. Was du gerade aufgezählt hast, hätte ich jetzt in viel große Summe erwartet, was du im Laufe des Lebens den Jungs gegeben hast. Nicht im Laufe des Lebens, nachdem sie ausgezogen sind. Von ach so. Nicht so, vorher, das will kein Mensch zurück. Ne? Jetzt muss ich gerade mal dazwischen gehen. Du hast das Wort Gericht genannt. Was heißt das? Ja, ich musste ja vor Gericht gehen, denn freiwillig bekam man ja nichts. Also du gehst vor Gericht und willst von deinen Söhnen vor Gericht das Geld zurückhaben? Ja. Ah, gut, das habe ich nicht kapiert, das musst du sagen. Ja, habe ich gemacht und habe auch diese Titel, sagt man dazu, ne? Mhm. Gerichtsbeschluss, dass man finden kann. Ne? Mhm. Also jetzt verklagst du deine eigenen Söhne wegen 8.000 bis 14.000 Euro oder sagen wir insgesamt vielleicht 25.000 Euro. Ja, ist das nicht als letzter Ausweg, den man hat, was machen die beiden Männer, Jungs, klingt so ein bisschen lapidar, was machen die beiden Männer vom Beruf? Ja, bei dem einen, der in Berlin lebt, weiß ich es nicht, kein Kontakt mehr zu. Mhm. Auch der hat auch zu seiner Mutter keinen Kontakt mehr. Ja. Und bei dem Jüngeren, der bei mir eigentlich in der Nähe wohnt, 10, 15 Kilometer weg, bei dem weiß ich, er ist vom Beruf Koch, so wie er auch mit Nachnamen heißt, oder er auch, ne? Mhm. Klar, der ist vom Beruf Koch und kommt zurecht, okay. Irgendwie. Bist du auch noch berufstätig im Moment? Nein, ich habe 2009 eine Gehirnblutung gehabt und kann seitdem nicht mehr arbeiten. Wie ist denn deine Vermögenssituation? Ja, ich bekomme Rente seitdem, ne? Na gut, Rente gibt es, es gibt 700 Euro Rente und es gibt 7000 Euro Renten. Nee, 7000 habe ich nicht. Nee, aber ich meine, so ist es okay, ist es so ein gutes Mittelmaß, kannst du gut leben davon? Ja, einigermaßen. Ich kann Auto fahren noch und habe meine Wohnung noch und jetzt hat sich ergeben, dass ich aus meiner Wohnung raus muss, wegen Eigenbedarf des Vermieters. Okay, und das sind... bekomme auch in dem Fall keine Hilfe von beiden Söhnen nicht, obwohl... Ja. Naja, das ist mir schon klar, dass du jetzt keine Hilfe bekommst, wenn du sie verklagt hast. Weil wie sollen sie dir helfen wollen? Ja, Moment, mit dem jüngeren Sohn verstehe ich mich eigentlich inzwischen ganz wieder, ziemlich gut wieder. Aha, und was sagt der, dass der eigene Vater ihn verklagt? Wegen 8000 Euro? Tja, er sagt, das findet er nicht gut, ne? Du hast mich angezeigt, sagt er. Ich sage, Junge, ich habe dich nicht angezeigt, ich habe dich verklagt. Das ist ein Unterschied, ne? Na gut, aber da geht ja eine Anzeige vorweg. Oder nicht? Nein, man klagt. Man klagt. Gut. Warum will man anzeigen? Was will man anzeigen, ne? Ja gut, aber es ist ein Gerichtsverfahren. Es ist ein Gerichtsverfahren, ja. Okay. Und da bin ich aus dem Gerichtsverfahren rausgekommen mit Erfolg dann, ne? Wie? Weil, du hast das Geld jetzt bekommen schon von denen, oder wie? Nein, nichts. Aber man hat dir dein Recht zugesprochen, dass du das Geld kriegen solltest. Das ja. So, ja, aber jetzt können wir da jetzt lange noch drüber reden. Lass uns mal grundsätzlich sprechen. Ich sag dir mal ganz spontan mein Gefühl. Ja. Vielleicht liege ich jetzt auch spontan falsch. Ich kann deinen Ärger verstehen, wenn du über Jahre oder Jahrzehnte mehr oder weniger ausgenommen wurdest, obwohl da gehören ja auch immer zwei zu. Das ist richtig. Du hast es ja auch mitgemacht. Ich habe es mir gefallen lassen. Aber weißt du, wegen so einer Summe, die du jetzt genannt hast, und dir geht es nun auch nicht, du nagst nicht am Hungertuch. Nein, das würde nicht. Lass mich sagen. Ja. Ich würde mir, wenn ich du wäre, ich würde mir und auch meinen Söhnen das gar nicht ans Bein hängen und das antun. Ich würde sagen, jetzt behalte das Geld, aber lasst mich in Ruhe, ihr kriegt keinen Pfennig mehr von mir. Ja, genau das, was du gerade sagst, hat mir mein jüngerer Sohn vorgeworfen. Ja, du nagst ja nicht am Hungertuch. Aber was heißt das? Formal wirst du recht haben. Ich sag's aber jetzt ein bisschen mit Abstand, dass ich denken würde, Mensch, du bist ein erwachsener Kerl, 64 Jahre alt, Lebenserfahrung, das zehrt doch auch an deinen Nerven. Oh ja. Du bist formal im Recht, da gibt's ja gar nichts zu sagen. Aber wäre es nicht eine souveräne Entscheidung, wenn du sagst, pass auf, ihr habt Mist gebaut und ihr steht auch in der Schuld letztendlich, aber ich lasse euch in Ruhe und lasst ihr mich aber auch in Ruhe. Ja, das fällt schwer, denn ich will ja den Kontakt haben. Ja, aber werden die noch den Kontakt aufrechterhalten, wenn das jetzt so hart wird? Gut, mit dem einen hast du jetzt wieder Kontakt, aber wie stellst du dir das vor? Meinst du, da bleibt bei denen kein Nachgeschmack? Nachgeschmack bleibt immer, klar. Ja. Bei dem jüngeren Sohn ist es sogar so, dass wir uns schon mal treffen in meiner Wohnung und er schläft sogar hier und bleibt hier. Wir unterhalten uns den ganzen Abend und trinken auch was und sind lustig und... Umso unverständlicher. Wie ist denn die finanzielle Situation der beiden Männer? Offensichtlich nicht so gut. Ja, aber das, auch nicht schlecht. Aber auch nicht schlecht. Also nicht schlechter als bei mir. Wie sollte das Geld denn dann, das dir zusteht, wie sollte das denn an dich, zu dir dann gelangen? Wie soll das funktionieren? Ja, ich verlange ja nicht, dass das auf einmal mit einem Schlag gezahlt wird. Ich habe mich schon so oft versucht zu einigen auf eine Ratenzahlung oder so. Machen Sie bevor nicht. Bevor ich einen Gerichtsvollzieher losschicke oder so, ne? Ja, das wäre die letzte Möglichkeit, der Gerichtsvollzieher, die Pfändung. Habe ich mich nie gewagt, habe ich nie gemacht. Würdest du rein theoretisch so weit gehen? Rein theoretisch ja, aber ich habe es nie gemacht, obwohl ich schon seit Jahren das machen könnte, aber ich habe es nie gemacht und ich wollte immer eine gütliche Einigung. Aber die funktioniert ja nicht. Funktioniert nicht, ne? Aber du rufst mich ja zu diesem Thema auch an. Warum eigentlich? Ja, um von dir einen Ratschlag zu kriegen. Ja, das ist sehr schwer mit dem Ratschlag. Ich habe dir so meine persönliche Einschätzung gesagt. Ich glaube, ich würde mich bemühen, es so zu machen, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, um auch meine Ruhe zu haben. Um einfach zu sagen, vergesst das ja, alles, oder wie? Ja. Aber dann wäre für mich aber der Fall auch dann ziemlich erledigt. wenn die sich so benommen hätten mir gegenüber, dann würde ich auch auf Distanz gehen. Aber ich würde jetzt einen Schlussstrich machen und dann wäre die Sache gegessen. Ja, wenn man auf Distanz geht, dann hat man ja absolut keinen Kontakt mehr. Ne? Ja. Das will ich auch nicht. Ja gut, aber du kannst den Kontakt ja auch nicht erzwingen und der Kontakt wird mit Sicherheit nicht gut werden, wenn du deine Nummer da durchziehst mit dem Geld eintreiben. Nein, will ich auch nicht. Will ich auch nicht, aber ich versuche ja immer zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Ja, aber so weit waren wir ja schon. Die kleinen Ratenzahlungen, 50 Euro oder so. Ja, ne? Tun sie aber nicht, wie ich es verstanden habe, oder? Nee, tun sie nicht. Ja, siehst du. Nee, tun sie so gut wie nicht. So gut wie nicht. Da kommt mal was, aber da wird mir mal 50 Euro in die Hand gedrückt und da meinen die, Gott weiß, was sie gezahlt haben, ne? Weißt du, Alfred, ich glaube, das höchste Gut, was wir Menschen so untereinander haben, ist Frieden. Und wenn man den Frieden hat und manchmal vielleicht auch dafür zurückstecken muss, dann sollte man auch zurückstecken. Aber das kann ich dir nicht als Rat geben, das ist so meine Einstellung. Das entscheide ich ja jeder für sich anders. Das ist richtig, aber ja. Aber du hast sicher auch nur mal meine Meinung hören wollen. Ja, in erster Linie. Ja. In erster Linie, ja. Mehr kann ich nicht hinzufügen. Wenn man dann sagt, ich möchte auch mal deine Tochter oder deinen Sohn sehen, und dann wird das verweigert, weil die Frauen dagegen sind, ne, die jeweiligen, ich kenne. Ne? Es ist sehr, sehr, sehr kaputt alles, habe ich den Eindruck. Sehr kaputt, ja. Ich bemühe mich immer, aber es ist fast sinnlos, ne? Ich kann dir nicht mehr sagen, Alfred, das ist das, was ich dir gesagt habe. Fäll du eine gute Entscheidung für dich und dein Leben und für deine Familie. Okay, Domian. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hier ist Diara, 58, guten Morgen. Hallo Diara. Hallo. Ja, du hörst mich gut? Ja. Ja, das ist schön. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Diara, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich habe das Problem mit meiner Tochter. Du hast ein Problem mit deiner Tochter? Sehr stark. Was ist denn los mit der Tochter? Die will mich nicht mehr als Mutter haben. Die will dich nicht mehr als Mutter haben? Wie alt ist denn die Tochter? 22. 22? Und wieso will die dich nicht mehr als Tochter haben? Als Mutter haben. Als Mutter haben? Nein, sie will nicht mehr. Nee, warum will sie dich nicht mehr als Mutter haben? Abgeschrieben. Ja? Okay, das habe ich ja soweit verstanden, aber warum? Weil ihr Leben leichter ist, ohne mich. Weil ihr Leben leichter ist ohne dich. Das heißt, du machst ihr das Leben schwer? Ja. Ja, du musst mir ein bisschen mehr antworten, sonst verstehe ich die ganze Situation nicht. Warum glaubt denn deine Tochter, dass du ihr das Leben schwer machst? Ja, weil ich geraumer Zeit nicht mehr so funktioniere, wie sie das denn hätte. Was ist denn los? Warum funktionierst du nicht so? Wie hätte sie es denn gerne? Ich bin seit einiger Zeit alleinerziehend und aber das hat sie mir nicht verziehen. Lebt sie denn noch bei dir? Jetzt nicht mehr. Ist das die einzige Tochter? Nee, sie lebt jetzt einfach, weil es bequemer ist. Und weil sie nicht bezahlen muss, lebt sie jetzt bei ihrem Vater. Weil du alleinerziehend bist, heißt das, sie nimmt dir übel, dass du dich von ihrem Vater getrennt hast? Ja. Und ihr habt euch vor kurzem erst getrennt? Nein. Sondern? Vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren schon, ja gut, aber dann bist du ja schon länger alleinerziehend. Ja. Wie war das Verhältnis denn so in den letzten Jahren? Diara, ich glaube, du musst mir schon antworten, sonst können wir uns nicht unterhalten. Ich tappe jetzt immer noch im Dunkeln. Sie nimmt dir übel, okay, weil du dich von deinem... Okay, ich fasse nochmal zusammen. Sie nimmt es dir übel, dass du dich von ihrem Vater getrennt hast, aber du hast dich schon vor 8 Jahren getrennt. Ja. Warum nimmt sie dir das denn übel? Ja, aber das muss sie dir doch mal gesagt haben. Ihr müsst doch mal miteinander gesprochen haben. Sie sagt doch nicht einfach, ich nehme es dir übel und sie geht weg. Nein. Eben nicht. Bitte? Eben nicht. Sie hat nie mit dir darüber gesprochen. Nein. Das glaube ich dir nicht. Irgendwas ist da gesagt worden. Weil du hast ja gerade schon so eine Formulierung gebaut, weil du nicht so funktionierst, in etwa hast du es gesagt, wie sie sich das vorstellt. Das hat sie ja offensichtlich dir gesagt. Wie möchte sie ihre Mama denn haben? Dauerhaft. Wahrscheinlich dauerhaft. Dauerhaft? Ja, ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich weiß nicht, was los ist im Moment, aber wir unterbrechen das Gespräch mal und wir rufen dich gleich nochmal an, entweder im Hintergrund oder hier bei mir nochmal, denn so kommen wir nicht weiter, wir beiden. Okay? Du legst mir bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Gut. So. Hier ist Sarah. Sarah ist 20 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, dass mein Ex-Freund sich jetzt nach einem halben Jahr Beziehung dafür entschieden hat, dass er mit mir nur noch befreundet sein möchte. Mhm. Und ich aber noch eine Beziehung zu ihm möchte. Ihr wart ein halbes Jahr zusammen? Nein. Es war ein halbes Jahr On-Off-Beziehung und wir sind mittlerweile seit 2 Jahren zusammen. Wenn man das halbe Jahr noch mitzählen darf. Ach so. Ja, und genau. Jetzt hat er zu dir gesagt... Wie ist genau sein Wortlaut gewesen? Dass er derzeit keine echten Gefühle mehr für mich hat, im Grunde genommen. Mhm. Und die Sache war halt die, wir sind halt wegen einem Missverständnis auseinandergegangen und als es dann auseinanderging, also ich hatte 2 Monate bei ihm gewohnt, dann ging es auseinander. Und durch die Trennung habe ich halt relativ starke Verlustängste entwickelt und immer, wenn er mir dann einen Grund gegeben hat, auf den ich hätte eifersüchtig sein können oder wo ich hätte denken können, oh, nicht, dass er mich jetzt deswegen verlässt, bin ich halt ausgetickt, darauf kam er dann nicht klar und dann ging es dann jedes Mal auseinander. Und also es war so ein Hin und Her. Genau, und einfach ein ganz gemeiner Teufelskreis. Ja. Weil ich halt denke, dass... Aber das war jetzt ein bisschen verwirrend mit dem getrennt und hin und her. Seid ihr denn de facto bis jetzt zusammen gewesen? Es war immer wieder ein Hin und Her gewesen. Mhm. Mal waren wir eine Woche zusammen, dann wieder getrennt, dann wieder getrennt. Mhm. So, und jetzt sagt er, dass die letztendlich grundlegenden Gefühle nicht da sind für eine Beziehung. Ja, obwohl ich schon das Gefühl habe, dass da schon Gefühle wären, wenn da nicht dieser ganze Stress gewesen wäre. Ja, wenn, wäre, vielleicht. Das Entscheidende ist ja immer, was jemand sagt. Und wenn jemand das sagt, das ist ja schon eine gravierende Aussage, da sind nicht mehr genug Gefühle für eine Beziehung. Das ist ja eigentlich schon der Hammer, wenn jemand das so formuliert. Da muss man das ja eigentlich letztendlich erstmal akzeptieren von dem anderen. Und nicht unterstellen, na, letztendlich ist der ja noch was, wenn das nicht passiert wäre und wir jenes nicht gesagt hätten und so weiter. Habt ihr euch denn jetzt nochmal auseinandergesetzt miteinander, richtig gesprochen? Ja, also wir stehen schon momentan schon so auf dem Punkt, dass wir auf jeden Fall befreundet sein wollen und uns auch regelmäßig treffen. Nur, dass er halt keine Beziehung mehr möchte. Mhm. Dann sage ich dir, dass auch diese sogenannte Freundschaft nicht von langer Dauer sein wird. Weil du etwas anderes willst. eine Freundschaft kann man nur pflegen, wenn beide nur, oder was heißt nur, wenn beide die Freundschaft wollen. Wenn aber einer von beiden noch letztendlich eine Beziehung will, kannst du es vergessen. Wird es immer Spannung geben, immer Unglück, immer Traurigkeit von deiner Seite. Ja, aber ich weiß halt auch, dass er in der Beziehung mit mir glücklich war, solange wie ich nicht diese Verlustängste hatte. Die sind ja nur in dem Moment entstanden, wo er mich wegen dem Missverständnis rausgekickt hatte. Also du glaubst, wenn du dich änderst, könnte das wieder funktionieren? Ja, ich denke, dass wenn wir es beide schaffen würden, gleichzeitig mal einen Schritt aufeinander zuzugehen, dass es dann tatsächlich sehr gut funktionieren würde. Ja, aber die Frage ist ja, ob er das überhaupt noch will. Das ist die Frage. Ich denke, dass diese Person tatsächlich nie genau weiß, was er will. Das war nämlich in seinen letzten Beziehungen auch immer das Problem gewesen, so wie ich das ausgehört habe. Manchmal ist es ja ziemlich hilfreich, Sarah, wenn sich so etwas so verwurstelt hat und so verfahren hat, dass man eine Weile das Ganze ruhen lässt und auf Distanz geht. Vielleicht wäre das für euch auch ein Weg, dass ihr erstmal sagt, wir machen mal so eine kleine Beziehungspause, um uns mal zu besinnen, was wir wollen und was wir so für den anderen empfinden. Könntest du dir das vorstellen? Vorstellen, ja, aber das tut dann natürlich schon immer wieder weh, wenn man sich dann vorstellt, dass er sich dann halt ja auch anderweitig umschaut in der Zeit. Sarah, das wirst du nicht verhindern können. Wenn dann noch wirklich was ist, wird sich das auch wieder zu dir und euch finden. Wenn da nichts mehr ist, orientiert er sich anders und er ist weg. Dann war's das. Ich kann dir wirklich da nur zu raten, in der Regel ist das immer gut, erstmal ein bisschen Ruhe in einen Konflikt kommen zu lassen und dann zu sehen, wie es weitergehen könnte. Versuch's mal. Alles andere, was willst du anderes machen? Du kannst jetzt nicht weiter an ihm ranhaften, du kannst nicht ständig das Thema auf den Tisch legen, ständig reden, das geht ihm auf die Nerven. Also bleibt dir gar nichts anderes übrig, als ein bisschen mehr zurückzugehen. Meinst du dann, dass es kontraproduktiv ist, ihn überhaupt zu treffen? Ich würde ihn auf jeden Fall weniger treffen zurzeit an deiner Stelle. Okay. Es kann auch sein, Sarah, dass du dich damit interessant machst, indem du etwas mehr zurückgehst. Das ist das alte Spiel. Jetzt im Moment klammerst du wahrscheinlich an ihm. Ja, weil ich die Einsamkeit halt auch nicht gut aushalte. Genau, genau. Gehst du aber einen Schritt zurück, wirkt das auf die andere Person immer toll und immer souveräner. Vielleicht kann das sogar einen Neuanfang bedeuten. Überleg mal. Und dann wünsche ich viel Glück dabei. Ja. Ja. Alles klar, danke. Liebe Sarah, alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist ein Mensch mit dem Namen Gulseren. Stimmt das? Hallo Domian. Eine Frau. So ungefähr stimmt das. Gulseren, ist das? Ne, das weiß ich nicht. Da müsste ich es raten. Woher kommt der Name? Türkei. Ein türkischer Name. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Und wir beide unterhalten uns über welches Thema? Ach, und zwar, ich habe es deinen Kollegen erklärt. Vor allem möchte ich mich bei deinen Kollegen bedanken. Die waren so nett am Telefon. Es geht darum, ich bin seit meinem 5. Lebensjahr hier in Deutschland, lebe hier und ich werde jetzt demnächst 52, habe hier 3 Kinder. Mein Ältestes sitzt im Gefängnis, er hat Straftaten begangen. Was hat er gemacht? Diebstahl, Körperverletzung, halt alles so, was Jugendliche machen, ja? Nein, nicht alle, aber einige. Nicht alle, aber halt in ist für dich als Mutter sicher sehr schlimm, dass er im Gefängnis sitzt. Sehr, sehr. Das also glaube ich. Das kann man nicht mit Worten erklären. Ja. Und er wird jetzt demnächst abgeschoben. Und zwar mit der Begründung, ich und meine anderen 2 Kinder sind deutsche Staatsbürger. Als ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragte, war mein Ältester schon strafauffällig. Deshalb wurde sein Antrag abgelehnt. Da war er schon erst 16. Und es geht eigentlich gar nicht jetzt um meinen Sohn, ja, Domian. Und zwar, es geht darum, ich fühle mich verletzt von der von dieser Handhabung, dass er abgeschoben wird. Mhm. Und zwar, er wird abgeschoben mit der Begründung, dass er kein Deutscher ist. Mhm. Obwohl er hier geboren ist und kaum Türkisch sprechen kann, mhm. weil wir zu Hause nur Deutsch reden. Und Türkei und Deutschland hatten in den 60er Jahren eine Abkommen. Mhm. Mütter oder Väter von Nicht-Deutschen, die nicht ununterbrochen 3 Jahre gearbeitet haben, können abgeschoben werden. Ja. So. Wie gesagt, ich bin seit meinem 5. Lebensjahr hier. Hätte ich dieses Gesetz gewusst, hätte ich davon eine Ahnung gehabt, hätte ich mal 3 Jahre hintereinander gearbeitet. Mhm. Nur weil ich nicht 3 Jahre hintereinander gearbeitet habe, wird jetzt mein Sohn abgeschoben. Aber du hast doch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin hier aufgewachsen. Und wie gesagt, wir haben mit der Türkei keinen Kontakt. Ich war zuletzt vor 20 Jahren in der Türkei. Aber ich verstehe nicht den Zusammenhang mit den 3 Jahren Arbeiten. Wie ja, das ist ein Abkommen zwischen Deutschland und der Türkei, die in den 60ern abgeschlossen wurde. Ja. Und die deutsche Regierung beruft sich da drauf und sagt, nach diesem Abkommen können wir diesen Jungen abschieben. Das bezieht sich dann auf den Jungen und eben nicht auf dich. Genau. Mhm. Nee, indirekt auf mich. Eigentlich direkt auf mich, indirekt auf ihn. Also ich verstehe es ehrlich gesagt immer noch nicht, weil du hast doch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Obwohl du nicht diese drei Jahre erfüllt hast. Hast du sie? Ich habe sie. Mhm. Aber weil ich ich werde trotzdem als Ausländerin jetzt, trotz meinem deutschen Ausweis, guckt man zurück und sagt, deine Mutter oder dein Vater hat nicht ununterbrochen 3 Jahre gearbeitet. Deshalb hat das Gesetz so das Recht, dich abzuschieben. Mhm. Gut. Oder auch nicht gut. Lass uns mal über die menschliche Seite reden. Dein Sohn spricht gar nicht fließend Türkisch, sagst du. Überhaupt nicht. Wohin wird er denn dann abgeschoben? Also es ist eigentlich, ich habe auch mit dem Richter gesprochen, ich habe auch zu dem Richter gesagt, ob sie ihn jetzt nach Afrika oder irgendwo in irgendein Land oder in die Türkei schicken, ist es für ihn das Gleiche, weil er ist überall fremd. Mhm. Erstens das und zweitens, dass er kriminell geworden ist. Er ist ja hier kriminell geworden, er ist eine Kriminelle von uns in der BRD. Mhm. Er ist kein Krimineller von der Türkei. Er ist nicht also aus der Türkei gekommen und hier kriminell geworden, sondern er ist hier geboren, hier aufgewachsen und hier kriminell geworden. Ich habe das gerade richtig verstanden, dass als es um deine Staatsbürgerschaft ging und um die Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft der anderen Kinder, er schon kriminell war und deshalb ist das gestoppt worden damals. Genau, ja. Nun kann man da ja sagen, er ist auch selbst schuld. Ich sag nicht, dass er nicht unschuldig ist. Mhm. Er ist selbst schuld. Er hat Fehler gemacht. Aber er sitzt seine Strafe ab. Er sitzt seine Endstrafe ab. Ich verstehe. Du möchtest das so behandelt sehen wie jeder Deutscher, deutschstämmiger, genau. der Mist baut, der sitzt seine Strafe ab und kommt dann wieder zurück in die Gesellschaft. Genau. In deinem Fall wird dein Sohn in ein Land geschickt, das letztendlich gar nicht sein Land ist. Genau. Und er wahrscheinlich große Schwierigkeiten hat, dort Fuß zu fassen. Erstens das, zweitens, als türkischer Staatsbürger muss er seinen Militärdienst abschließen sozusagen. Mhm. Wenn er jetzt ausgewiesen wird, wird er in der Türkei verhaftet und kommt ins Militär. Er kann nicht die türkische Sprache, ich habe ihn nicht beschneiden lassen wie Muslime. Mhm. Das fällt schon auch mal auf. Also der Junge wird eigentlich dafür bestraft, dass ich nicht in den Jahren, wo ich hier lebte, nicht ununterbrochen 3 Jahre gearbeitet habe. Ja. Bist du nicht muslimischen Glaubens? Nicht ganz. Nicht ganz. Was heißt das? Ich bin Alevitin. Ja. Und habe mit diesem muslimischen Dings und Dings, sage ich mal, eigentlich nicht viel im Hut. Ja. Wo ist denn der Vater des Sohnes? Ich war nie verheiratet. Ich halte nicht so viel von der Ehe. Mhm. Er war eigentlich eher so diese, wie sagt man, er war gut für Sperben. Mhm. Aber nicht mehr. Mhm. Ich habe versucht, schon eine normale Beziehung mit ihm aufzubauen, aber er war mir zu Pascha. Mhm. Er wollte mich unterdrücken, seine zweite Ehefrau machen und so, und das ist gegen meinem Glauben. Und gegen deinen Stolz. Gegen meinen Stolz. Meine Menschenwürde ist mir sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Gibt es denn jetzt irgendwie noch eine hauchdünne Chance, dass da doch noch etwas geregelt wird, dass dein Sohn hier bleiben könnte? Also alle Gerichte, der Anwalt hat mir gesagt, wir sind alle Schritte durchgegangen. Zuletzt bleibt noch dieser Gnadenantrag. Wie groß sind die Chancen? Der Anwalt meinte, nicht groß, weil durch diese letzte Ausländergesetz, das ab Januar gültig ist, mhm. Dadurch hat mein Sohn noch wenige Chancen. Mhm. Ich muss noch was fragen, dieses Ausländerrecht ist ja sehr kompliziert, wenn man sich damit selbst, wenn man selbst nicht betroffen ist. Hättest du denn, als die Kinder klein waren, hättest du die Kinder da schon einbürgern lassen können? Ich habe mich nie als Ausländerin gefühlt, Domian. Deshalb war mir dieses Ausweis nie wichtig. Na gut, aber das ist jetzt ein bisschen naiv, ne? Ja, das muss man schon. Vielleicht war ich zu naiv, aber ich war einfach zu deutsch, um so anders zu denken. Na gut, aber wenn du so deutsch gewesen bist, hättest du doch auch darauf Wert legen können, dass deine Kinder so schnell wie möglich auch Deutsche werden. Aber man denkt, wenn du dich zu Hause fühlst, denkst du dann so weit? Ja, ich würde schon aus Schutzgründen den Kindern gegenüber Ich bin so nicht auf den Gedanken gekommen, ich habe nie Wert auf Nationalität gelegt. Mhm. Ich bin einfach Mensch. Und Nationalität war für mich nie wichtig gewesen. Ich war einfach hier zu Hause. Mhm. Dennoch, finde ich, du hättest die Pflicht gehabt, dich so früh wie möglich um deine Kinder zu kümmern. Ja, dein Gefühl in Ehren, dass du das so siehst, aber du hättest dich darum kümmern müssen. Ja, aber das war halt jetzt nachhinein weiß ich, das war ein Fehler von mir. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich nie ausländisch gefühlt. Tja. Und hab nie dran gedacht, dass bei meiner Kinder einer meiner Kinder kriminell wird. Man kann sagen, du hast dich nicht ausländisch gefühlt, hast aber deine Kinder weiter Ausländer sein gelassen. Nein. Meine Kinder sind deutsch. Naja, schon, aber du hast sie eben nicht auf dem Papier zu deutsch gemacht. Ja, genau, auf dem Papier nicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich einfach nie damit auseinandergesetzt. Mhm. Weil ich einfach hier zu Hause war und einfach nicht so weit gedacht habe. Das war mein Fehler. Ja. Ich hätte mich einfach ausländisch fühlen müssen anscheinend. Nein, das ist nur auch der falsche Schluss. Mein Gott, das tut mir jetzt aber sehr leid. Jetzt kann man nur hoffen, dass es vielleicht doch die letzte Möglichkeit, von der du gerade gesprochen hast, dass es vielleicht doch noch eine Notlösung gibt. Aber darf ich kurz was sagen? Hm? Was eigentlich hatte ich letztens nicht wegen meinem Sohn oder dich angeschrieben, sondern wegen mir. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich war immer zu Hause, jetzt auf einmal, durch diesen Abschiebungsfall meines Sohnes, fühle ich mich nicht mehr zu Hause. Und ich habe Angst, dass ich in einem Ghetto-Welt reinfalle und meine Identität jetzt suche, weil ich einfach mich jetzt identitätslos fühle. Machen deine Söhne oder deine Kinder oder dieser Sohn dir denn keine Vorwürfe, dass du dich nicht frühzeitig darum gekümmert hast? Nein, ich habe darüber mit meinem Sohn gesprochen. Er meinte, Mama, wir haben so deutsch gelebt und dass du nicht dran gedacht hast, kann ich dir nicht beübeln, sagte. Weil er sagt, du bist doch schon seit deinem fünften Lebensjahr hier. Mhm. Und ich bin hier geboren. Ich glaube nicht, dass du in ein Ghetto fallen wirst. Du bist hier so eingelebt, wie du es hier schilderst, dass du natürlich nicht, ich hoffe mal, keine große Distanz bekommen wirst. Aber der Staat lässt mich jetzt so fühlen. Ich fühle mich verraten. Ja, aber du bist auch mit Schuld. Das musst du so sehen. Du bist mit Schuld. Hättest du frühzeitig gehandelt, insofern hebt sich das ja vielleicht sogar ein bisschen auf. Also jetzt, die Gesetze sind, wie die Gesetze sind. Ja, ja. Das ist jetzt sehr schlimm und sehr traurig. Aber du hättest vorher halt auch einschreiten können und dann wäre das jetzt, dieses Problem wäre nicht da. Ja, dafür war ich wohl zu beißig. Ja, oder vielleicht nicht, du hast es nicht bedacht. Habe ich nicht. Ja, hab genau. Ich nicht. Ja, ganz ja. Ehrlich, habe ich nicht, weil ich einfach nie dieses Ausländerin-Sein Gefühl hatte. Mhm. Ich hatte es einfach also, nicht. Also was deine Person anbelangt, ich finde, das musst du dir so zumindest zurecht denken, dass du deine heimatliche Struktur hier nicht verlierst. Das wäre ja schlimm. Ich weiß es nicht. Ich bin mir eben unsicher. Und auf der anderen Seite bin ich mir unsicher, was passiert mit ihm, wenn er in die Türkei abgeschoben wird. Er kennt die Sprache nicht, etc. Mhm. Und in der Türkei ist ja, ihr kennt ja alle, wie es in der Türkei im Moment ist. Ich habe Angst, dass er in der Türkei das Gefühl bekommt, ich wurde abgeschoben. Ja. Und in der Türkei warten, ist alles offen. Finde ich, kann ich ganz. Ich habe Angst, dass er in eine radikal-islamistische Gruppe reinfällt. Ja. Oder in eine AKP-Gruppe reinfällt. Okay, da kannst du, wie alt ist er? Er wird jetzt 25. So, da kannst du. Er ist sehr naiv. Da kannst du ihn ja vielleicht auch ein bisschen beistehen, dass das nicht passiert. Ich hoffe das, es aber im doch, Moment bin ich selber nicht mehr sicher. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen, Gulserim. Ich kann mir vorstellen, dass es für solche Fälle Beistände gibt. Ich hoffe. Ja, und da werden wir uns jetzt mal kundig machen, dass wir dich da weiter beraten können. Das ist lieb von euch, ja. Das wäre so das Kleine, was wir für dich tun können. Ach, dass du schon Zeit genommen hast, ist schon viel wert. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ist okay, danke dir. Alles Gute, ja? Tschüss. Dir auch, tschüss. Ciao. Und hier ist um 1.36 Uhr die Anke. Anke ist 57. Guten Morgen, Anke. Ja, guten Abend. Bei mir noch ein Abend. Ich bin eine Nachteule. Ja, ja, ja. Bei mir ja. Eigentlich auch. Ich rufe dich an. Übrigens das erste Mal. Ich hatte schon öfter mal einen Hörer in der Hand. Mhm. Aber weiß nicht, erschien mir denn meine Probleme so belanglos, wenn ich höre, was die anderen Menschen so für Sorgen haben. Und ja, hab aber eigentlich niemanden, mit dem ich über was mich quält, eigentlich reden kann. Ja. Und zwar geht es um Trauer. Und zwar um Trauer um meinen Hund. Mhm. Die ist letzten Sommer im August verstorben. Also praktisch in meinen Armen. Ich musste sie erlösen. Ja. Es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Das heißt, sie hat eine Spritze bekommen. Ja. Ja. Was für ein Hund war das? Das war eine französisch-englisch Bulldog. Ja. Und warum musste das Tier getötet werden? Die war auch erst 5 Jahre alt und es hat mich ganz unvorbereitet und total getroffen. Mhm. Sie ist an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung verstorben. Mhm. Also eine Woche. Also erkrankt zunächst. Ja. Mhm. Ja, und eine Woche mit einer Freundin zusammen, die hat mich unterstützt, weil ich kein Auto habe und Fahrerlaubnis, hat mich dann zu Tierärzten gefahren. Und erstmal, bis die Diagnose klar war, war schon mal sehr schwierig. Und es wurde auch zeitlang falsch behandelt, ja, weil die Symptome ja nicht so eindeutig sind. Und es wurde eigentlich jetzt extra mit einem speziellen Bluttest und mit einem Ultraschall festgestellt, dass es die Bauchspeicheldrüse ist. Wie eng war dein Verhältnis zu dem Tier? Ja, sehr, sehr eng. Sie war halt mein Seelenhund, ne? Du hast mit dem Tier alleine gelebt? Zuerst nicht. Zuerst haben die Kinder noch hier zu Hause gewohnt. Mhm. Ich hatte schon 3 Hunde. Mhm. Und es war so, eine meiner Töchter mit ein paar Freundinnen sind zum Polenmarkt gefahren, Klamotten kaufen und kam jeder mit einem Hund wieder. Mhm. Ja, also Welpenhandel und so. Und ich war natürlich entsetzt, weil ich absolut dagegen bin. Ich würde das nie machen. Ja. Und aber nun war der Hund da und sie war ganz klein und krank, 6 Wochen wahrscheinlich erst alt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich peppel sie jetzt auf, versuche alles, dass sie überlebt und vermittel sie weiter. Mhm. Mhm. Ja, aber dann war es naja um mich geschehen. Mhm. Ja, also da war eine Beziehung gewachsen und dann konntest du ja, nicht loslassen. Naja, und dann stellte sich heraus, dass sie ganz viele Allergien hatte. Ja. Und also von Anfang an war der Hund Medikamente brauchte und Futter. Krank. Mhm. Das war sehr kostenintensiv. Ich habe mir dann 2 Putzjobs neben Normaljob gesucht. Ach, das ist aber große Tierliebe. Dass ich das finanzieren kann, ne? Mhm. Und das ging alles nachher bis zu nachher Frischfleisch. Dann hat sie nur noch Ziegen- und Hirschfleisch vertragen. Mhm. Ja, und dann... Weil sie auf die anderen Dinge allergisch reagiert hat? Ja. Mit ganz schlimmen Ausschlägen und so. Mhm. Gott, dann war das aber eine teure Sache. Frisches Hirschfleisch und Ziegenfleisch. Mhm. Kannst du sagen, was du so im Monat für den Hund ausgeben musstest? Für den Hund 200 Euro. Mhm. Du warte mal kurz, mir ist im Moment ganz schlecht. Oh, wollen wir aufhören? Irgendwas ist, ja. Okay, dann leg mal auf und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Ja, okay, das, ciao. Ja, okay. Uiuiui. Da werden wir aber gleich nochmal anrufen. Nicht, dass Anke irgendwie wirklich Hilfe braucht, akute Hilfe braucht. Wir haben 1.40 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema für nächste Woche sagen. Nächste Woche gibt's wieder eine Themennacht, und zwar in der Nacht von, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema, ich lebe ohne Sex. Und ich möchte die Leute fragen, die ohne Sex leben, warum lebt ihr ohne Sex? Weil ihr schlichtweg keine Lust habt auf Sex, weil ihr vielleicht krank seid, weil eure Religion es verbietet, weil ihr vielleicht in einer leidenschaftslosen Beziehung steckt, weil Sex für euch abstoßend ist oder vielleicht, weil ihr in eurem Alter niemanden mehr findet. Also wer von euch lebt ohne Sex und warum lebt ihr ohne Sex? Lebt ihr freiwillig ohne Sex oder müsst ihr ohne Sex leben? Das ist aufgrund gewisser Gegebenheiten oder Forderungen vielleicht auch von außen so ist. Ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Ich lebe ohne Sex. So heißt das Thema. Heute Freitagnacht und jetzt bin ich verbunden mit Sabine. Sabine ist 40. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Hallo, Sabine. Was ist dein Thema? Also bei mir geht's um Internetliebe. Ich habe nämlich einen sehr tollen Mann kennengelernt, der ist 43. Mhm. Er heißt Jamal und der lebt in Paraguay. Das ist weit weg. Ja. Das ist ja weit weg. Ja. Wann hast du ihn kennengelernt im Internet? Vor 2 Jahren circa. Und was ist jetzt in diesen 2 Jahren zwischen euch passiert? Also wir haben jeden Tag geschrieben, wir haben auch telefoniert und also von meiner Seite aus haben sich Gefühle aufgebaut, so wie ich von ihm gehört habe auch. Und wir haben halt auch oft darüber geredet, dass wir uns treffen, dass ich nach Paraguay komme oder er nach Deutschland. Mhm. Aber er kann nicht nach Deutschland kommen, weil er halt kein Geld dafür hat. Er hat mich aber bisher auch noch nicht nach Geld gefragt. Ja, wie kommuniziert ihr miteinander? Wir schreiben über Facebook. Also nee, ich meine, welche Sprache? Nein, auf Englisch. Ich wollte die Sprache wissen. Und ihr könnt beide so gut Englisch, dass ihr euch dann auch wirklich gut und intensiv und detailgenau unterhalten könnt. Ja, also ich bin jetzt nicht so gelernt in Englisch und ich glaube, er auch nicht so, wie er schreibt, aber man kriegt es hin. Nun sind ja 2 Jahre schon eine recht lange Zeit. Da hast du aber Geduld mit so einer Beziehung. Wohin soll denn das laufen? Ja, also ich hatte mir halt gedacht, dass ich jetzt nach Paraguay fliege und habe auch schon nach Flügen geguckt, die halt auch etwas teurer sind. Mhm. Da gibt's nicht so die Billigflüge wahrscheinlich hin. Ja, also den billigsten, den ich gefunden habe, hat 830 Euro gekostet. Und wie viel? Das ist für mich 830. Mhm. Und das ist für mich nicht gerade wenig. Das heißt, du bist auch nicht so gut ausgestattet mit Kohle? Nee, genau. Nee. Mhm. Aber dennoch wahrscheinlich mehr als er? Ja, auf jeden Fall. Was macht er denn vom Beruf? Er macht da kleine Nebenjobs. Was genau, weiß ich nicht. Das hat er mir nicht gesagt. Er meinte nur, dass er kleine Nebenjobs macht. Aber nach 2 Jahren erzählt man sich das doch eigentlich, was man so genau beruflich macht. Ja, also ich habe ihm auch erzählt, was ich mache. Mhm. Aber Also er sagt immer, wir sind unterschiedliche. Wie oft chattet oder sprecht ihr denn miteinander? Wir sprechen, also sprechen tun wir so circa zweimal in der Woche und chatten machen wir jeden Tag. Ah, also habt ihr schon viel Zeit miteinander verbracht. Da muss man sich doch dann eigentlich alles Mögliche so aus seinem Leben erzählen. Ja, also, aber ich würde halt auch lieber persönlich Zeit mit ihm verbringen. Wer hat denn eigentlich wen angesprochen im Internet? Er hat mich angeschrieben. Ja. Einfach so. So, jetzt willst du irgendwann runterfliegen. Genau, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es wirklich machen soll, weil ich nicht weiß, was da noch hintersteckt, ob es jetzt wirklich das Wahre ist oder nicht. Also ein gewisses Misstrauen hast du trotz der 2 Jahre Kommunikation schon auch noch? Ja, klar, weil man hört auch ganz viel, dass Internetliebe meistens nur ausgenutzt wird. Natürlich, Sabine, muss ich offen gestehen, habe ich das auch gerade oder denke das die ganze Zeit schon. Dass da vielleicht was faul ist und dass der nur an deine Kohle ran will oder vielleicht über dich nach Deutschland will. Ja, das kann auch sein. Das weiß ich nicht, aber es gibt unendlich viele Geschichten dieser Art, die dann meistens für die Frauen in einem großen Drama und im Unglücklichsein enden. Ja. Bisher hatte er mich ja noch nicht nach Geld gefragt. Von daher dachte ich eher, dass es nicht der Fall sein könnte. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, da gebe ich dir recht. Sagt er denn oder bittet er darum, dass du mal zu Besuch kommen sollst? Ja, natürlich. Also wir wollen uns ja auch gerne sehen. Und ich bitte ihn auch immer, aber er kann es halt nicht wegen dem Geld. Wie lebt er denn in Paraguay? Hat er eine Wohnung, wie lebt er da? Hat er eine Wohnung, ein Haus? Wohnt er alleine? Ja, der hat eine Wohnung und der hat mir auch schon Bilder geschickt. Und da könntest du dann auch wohnen in der Wohnung? Ja, also für eine gewisse Zeit schon. Ja. Auch da würde ich zu großer Vorsicht raten. Du kennst diesen Menschen, du kannst diesen Menschen überhaupt nicht einschätzen. Das ist so weit weg und die Menschen können sich so verstellen. Und es ist nicht eure gemeinsame Sprache. Das heißt, die Feinheiten kriegt man dann auch nicht so mit. Ja. Also ich würde jetzt so wirklich von der Intuition her, würde ich sagen, komm, lass es sein. Ja, also ich habe auch vor 2 Tagen habe ich einen netten Mann hier kennengelernt in Deutschland. Der heißt Leon. Und der ist sehr sympathisch und ich bin halt echt am Überlegen, ob ich es wieder nicht machen soll. Und deswegen habe ich mir versucht, einen Rat zu holen. Ja, weißt du, mich würde das schon, ich hätte schon gar nicht Geduld, mich da 2 Jahre aufzuhalten, nur mit Telefonieren und Chatten. Ja. Das wäre mir schon alles viel zu lang. Und dann nur noch im Hinterkopf zu haben, das ist vielleicht irgendwie eine unsaubere Sache oder das ist nicht auf Augenhöhe, das Ganze. Mensch, wenn du Leon kennengelernt hast und Leon ist ein netter Mensch, dann konzentriere ich auf Leon. Hat Leon dich auch angesprochen im Internet? Nee, Leon hat mich persönlich kennengelernt. Wir waren in einer Bar. Ach so. Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt. Das ist immer das Allerbeste. Ja. Ja. Liebe Sabine, also ich wäre mehr als vorsichtig. Okay. Und würde mir vielleicht genauer Leon angucken. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wollte noch was sagen. Ja. Bei uns, also wir sind Bauern und wir haben gestern, also da bin ich total stolz drüber, wir haben gestern noch unseren frischen Lachs, also den wir geliefert haben bekommen, haben wir gebuttert. Ich habe kein Wort verstanden. Was habt ihr gestern? Wir haben gestern unseren Lachs gebuttert. Euren Lachs gebuttert? Ja. Was heißt das? Da bin ich total stolz drauf. Jetzt kriegen wir ja Nachhilfe in Sachen Landwirtschaft. Ihr habt euren Lachs gebuttert. Genau. So, das musst du uns mal übersetzen. Was heißt denn das? Der Lachs, der wird dann halt eingelegt in Butter. Und das ist sowas Exotisches. Und also wir reden von Lachs. Das müssen wir mal ausprobieren. Also wir reden von dem Fisch, von Lachs. Genau. Den habt ihr in Butter eingelegt. Ja. Und das ist was Besonderes. Ja. Entschuldige, wenn ich so blöd frage. Ich hab das noch nie gehört, Lachs gebuttert. Und das macht man in der Landwirtschaft? Nee, das kann jeder machen, oder? Nee, also uns wurde der Lachs geliefert. Ah so, okay. Na gut, dann verkünden wir hiermit die Erfolgsmeldung, Sabine hat ihren Lachs gebuttert. Ich danke dir vielmals, Sabine. Und sei vorsichtig und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss, ciao. Tschüss. Der Lachs ist gebuttert. Na super. Hier ist Ron. Ron ist 28. Guten Morgen, Ron. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Ron. Weswegen rufst du an? Also ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe eine bestimmte Vorliebe für Oralsex und zwar aktiv. Du hast eine Vorliebe. Genau. Mhm. Und das Problem ist halt, meine Freundin weiß, dass ich das eigentlich sehr gerne mache, aber sie weiß nicht, dass ich das am liebsten bei anderen Frauen machen würde. Mhm. Also hast du Fremdgehgedanken im Kopf? Ja, aber ich würde sie niemals betrügen. Das sage ich natürlich direkt dabei. Du würdest es real nicht machen, aber im Kopf ist es. Im Kopf ist es, ja. Schon, und geht es jetzt nur lange. Schon ziemlich lange. Und geht es nur um die orale Befriedigung oder auch um andere Sexgeschichten? Ja, also die orale Befriedigung steht erstmal so im Vordergrund. Also ich finde grundsätzlich so den unteren Teil der Frau, sage ich jetzt mal, ja, sehr, sehr erregend. Mhm. Und das ist so deine Hauptfantasie, wenn du an andere Frauen denkst. Genau. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? 7 Jahre, knapp. Das ist eine lange Zeit. Wie läuft der Sex überhaupt so grundsätzlich? Ja, zwischen uns so ist eigentlich alles super. Wir sind sehr offen. Mhm. Und also was uns selber betrifft natürlich, das war so die ersten 2 Jahre in der Beziehung sind ganz normal gewesen, also ganz normalen Sex und jetzt nichts Extravagantes. Mhm. So die darauffolgenden 2 Jahre sind dann schon eher ausgefallener gewesen. Wir haben uns halt auch mit anderen Pärchen getroffen, sag ich jetzt mal. Ach so, okay, das ist ja schon dann doch ein Schritt schon in eine andere Art der Sexualität. Ja, das also war meine aus der Freundin, Beziehung. Meine Freundin wollte halt auch mal so ein bisschen Erfahrung mit anderen Leuten sammeln. Also ich war ihr Erster und das war ihr halt sehr wichtig. Und sie hat dann im Laufe dieser 2 Jahre rausgefunden, dass es eigentlich gar nichts für sie ist. Dass du doch der Beste bist? Für sie, ja, genau. Und dann haben wir das halt einfach gelassen. Hättest du es denn lieber weitergemacht? Ich würde es jetzt noch am liebsten weitermachen. Das glaube ich, denn das wäre die optimale Möglichkeit für dich, diese Fantasie auszuleben, ohne deiner Freundin fremdzugehen. Richtig, genau. Wenn ihr mit anderen zusammen wart, hat sie das dann auch so ganz gelassen hingenommen, wenn du mit anderen Frauen oder mit einer anderen Frau dann was gemacht hast? Ja, doch. Aber sie war hier, aber sie war immer dabei und hat es gesehen. Ja, also war dann zwischenzeitlich ja auch selber beschäftigt. Genau. Mit wie vielen Leuten habt ihr euch dann so getroffen? Also wir waren maximal zu viert. Achso, okay. Also in kleiner Gruppe. Aber genau. Es ist nichts für sie und jetzt seid ihr wieder zurückgegangen in eure Beziehung, nur ihr beiden. Genau. Und jetzt kann man sagen, dass es sich vielleicht doch ein bisschen langweilt? Mich selber schon, ja, doch. Mhm. Schwieriges Problem. Wenn man eine Weile, wenn man schon relativ lange Zeit, 7 Jahre finde ich schon recht lang, zusammen ist und dann... Entschuldigung, da habe ich mich vertan, es sind 6 Jahre. Gut, 6 Jahre zusammen ist und dann solche Empfindungen hat, wie geht man damit um? Könntest du sie denn vielleicht bewegen, doch nochmal andere Erfahrungen zu machen mit anderen Pärchen? Also es ist schwierig. Sie selber sagt halt, dass es eigentlich überhaupt nichts für sie ist. Sie wollte halt nur diese Erfahrungen sammeln und das fand ich halt ein bisschen schade, aber ich habe es halt akzeptiert. Nur ich würde es halt irgendwie doch schon gerne wieder aufnehmen, so dieses Hobby. Weiß sie das? Hast du es ihr so gesagt? Ja, ich habe es ein paar Mal so durch die Blume versucht, ihr ein bisschen zu vermitteln, dass ich da schon wieder gerne ein bisschen mehr machen würde, aber da hat sie sofort abgepuckt. Ja, egal. Ich finde, Ron, das sind so Situationen, nach 6, 7 Jahren Beziehung sollte man das auch der Ehrlichkeit halber sagen. Wenn ihr schon mal solche Eskapaden hinter euch gebracht habt und die dir gut gefallen haben, kannst du ihr sagen, ich liebe dich, ich begehre dich nach wie vor, aber ich fände es toll, wenn wir sowas nochmal machen müssten. Ich krieg das aus meinem Kopf nicht raus. Okay. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Vielleicht, wenn sie wirklich merkt, wie groß das Anliegen bei dir ist, vielleicht könnt ihr euch doch irgendwie in der Mitte treffen. Wenn sie überhaupt keinen Bock drauf hat, geht das natürlich nicht. Aber vielleicht ist es doch irgendwie möglich, da was rauszukitzeln. Genau, das ist halt das, was sie mir so vermittelt hat, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hat. Ja, dann wird's schwer. Dann prallen wirklich zwei Interessen aufeinander. Und das geht das wird auf Dauer nicht gut gehen, sage ich dir. Du bist 28 Jahre alt, du hast Bock, du willst auch solche Sachen erleben. Das kannst du die nächsten 10, 20 Jahre nicht so durchziehen, glaube ich. Das heißt, wenn ihr jetzt offen miteinander redet und ihr das auch so klar machst, dass das für dich ein Bedürfnis ist, ohne dass du sie dabei verletzen möchtest oder verlieren möchtest, vielleicht gibt's eine Chance. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du in einer großen Stadt wohnst, es gibt ja auch in Köln. Ja, in Köln. In Berlin gibt es Sexpartys. Sowas wäre doch vielleicht mal ganz prickelnd für euch, mal zu so einer Party zu gehen. Ja, und wenn es nur zugucken ist. Und wenn es nur zugucken ist, genau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so Sexpartys, da habe ich mich schon ein bisschen mit befasst mit dem Thema, aber irgendwie, eklig schon so ein bisschen. Achso, okay, gut, dann ist es auch nicht deins. Nein, genau. Aber das A und O ist, dass ihr erstmal reden müsst, Ron. Sonst wirst du irgendwann frustriert oder du gehst irgendwann fremd. Nee, also Fremdgehen, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also wir haben uns da schon geschworen, sollten wir irgendwie die Gedanken haben, wirklich ernsthaft fremd zu gehen, dann können wir auch einfach Schluss machen, weil dann bringt das nicht mehr. Okay, gut. Dann redet nochmal richtig Tacheles und mal gucken, was dann dabei rumkommt. Alles klar. Alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Ach ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe eben im Telefon ein bisschen gelacht wegen dem Lachs, der gebuttert wurde. Das hat sich für mich erstmal so sexistisch angehört. Wie hat sie das angehört? Sexistisch. Aber ich glaube, so war es nicht gemeint. Ja, das habe ich dann auch gehört, ja. Hast du das schon mal gehört, Lachs buttern? Also nicht in dem Zusammenhang. Ach, du hast es im sexuellen Zusammenhang gehört schon? Ja, so, ne, Jungs, die Sprüche klopfen, da kommt dann so ein Satz schon mal bei raus. Ja, komm, dann erzähl mal, was heißt das im sexistischen Sinne? Also ich... ja, also weiß nicht, das ist so wie ein Braten in den Ofen geschoben, also in die Röhre geschoben. Ach so, ich will. Oder das Getriebe geschmiert, so Sachen. So. Und Lachs gebuttert habe ich auf jeden Fall auch schon mal so in diesem Zusammenhang gehört. Ich bin ganz sicher, dass sie es nicht so gemeint hat. Das glaube ich auch inzwischen, ja. Okay. Ich höre gerade von meiner Regie, Ron, es kann auch, ich sag jetzt mal das vornehme Wort, das kann auch Selbstbefriedigung bedeuten. Oder so, okay, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Nee, das wusste ich so auch noch nicht. Alles klar, so, dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Morgentag. Genau. Ich weiß, wie lange du noch wach bist. Genau, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Grüße an die Liebste und alles Gute. Alles klar. Tschüss, Ron. Ciao. Dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao. Tschüss, ciao. So, mein Lieben, ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema... Ich lebe ohne Sex. Es gibt in der Tat sehr viele Menschen, die ohne Sex leben. Die freiwillig ohne Sex leben oder die unfreiwillig ohne Sex leben. Die freiwillig ohne Sex leben, die sagen, auch wenn sie jünger sind, ich kann diesen ganzen Druck nicht aushalten, dass man ständig was machen muss und die tollsten Sachen erleben muss und auf die Party gehen muss und so viel Geschlechtspartner haben muss. Ich habe einfach kein Interesse daran. Mit so jemandem würde ich sehr gerne reden. Und natürlich auch mit Leuten, die mehr oder weniger gezwungen sind, keinen Sex zu haben. Vielleicht aufgrund ihrer Religion, also der Erwartung, vielleicht auch der Umwelt, die eine Erkrankung haben und keinen Sex haben. Oder vielleicht auch mit älteren Leuten, die keinen Partner finden, obwohl sie sehr gerne noch jemanden hätten und jemanden finden würden. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder dann nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung euch melden. So, das war's für heute von uns und für diese Woche. In der Technik heute Daniel Paulmann und ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut und bis dann. Bye bye. Ciao.